Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Dans les grandes circonstances de la vie, notre âme s'attache fortement au lieu où les plaisirs et les chagrins fondent sur nous. Aussi, Charles examinait-il avec une attention particulière Eugénie Grandet, Hörspiel in drei Teilen nach Honoré de Balzac, Bearbeitung Helmut Peschina. Zweiter Teil. Détails pittoresques qui devaient rester gravés dans son souvenir, éternellement mêlés à cette heure suprême par une mnémotechnie particulière aux passions. Ein sehr warmer, schöner Tag heute. Ja, lieber Onkel, aber... Mein Junge, ich habe dir schlechte Nachrichten zu überbringen. Dein Vater ist sehr krank. Aber warum bin ich dann hier? Ich brauche sofort Postpferde. Ich werde wohl einen Wagen im Ort finden. Pferde und Wagen werden dir nichts nützen. Ja, mein armer Junge, du ahnst es. Er ist tot. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt etwas viel Schlimmeres. Er hat sich erschossen. Mein Vater? Ja, aber das ist noch immer nicht das Schlimmste. Die Zeitungen breiten sich darüber aus, als ob sie das Recht dazu hätten. Hier, lies. Grandet, der sich die Zeitung von Cruchot geliehen hatte, hielt Charles den unseligen Artikel unter die Augen. In dem Augenblick zerfloss der arme junge Mann. In einem Alter, in dem sich die Gefühle noch unverstellt äußern, in einer Flut von Tränen. Das ist noch nicht alles, mein lieber Neffe. Das ist nicht alles. Auch darüber wirst du dich hinwegtrösten. Nein, aber niemals. Niemals. Mein Vater. Mein Vater. Er hat dich ruiniert. Du bist ohne Geld. Was macht es schon? Mein Vater. Mein Vater. Das Weinen und Schluchzen tönte schrecklich. Die drei Frauen weinten, von Mitleid ergriffen. Ohne seinem Onkel länger zuzuhören, flüchtete sich Charles in das Haus, fand den Weg zur Treppe, stieg in sein Zimmer hinauf, warf sich auf das Bett, vergrub sein Gesicht in die Kissen und ließ seinen Tränen freien Lauf. Grandet kam in den Salon zurück, wo Eugenie und ihre Mutter hastig ihre Plätze wieder eingenommen hatten. Man muss den ersten Ausbruch vorbeigehen lassen. Aber dieser junge Mann taugt nichts. Ihn beschäftigt der Tote mehr als das Geld. Eugenie erschauerte, als sie ihren Vater so über den heiligsten Schmerz reden hörte. Von diesem Augenblick an begann sie, über ihren Vater zu urteilen. Charles' Schluchzen klang, wenn auch gedämpft, durch das hellhörige Haus. Der arme junge Mann. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Verschwendungssucht aufhören, Madame Grandet. Ich gebe Ihnen nicht mein Geld, damit Sie diesen jungen Pechvogel mit Zucker vollstopfen. Die Mutter hat damit nichts zu tun. Ich bin schuld. Jetzt, wo du mündig bist, glaubst du wohl, mir widersprechen zu dürfen. Denke daran, Eugenie, dass du hier... Lieber Vater, dem Sohn Ihres Bruders soll hier nichts abgehen. Pappalapapp! Sohn meines Bruders hier, mein Neffe da. Charles geht uns nichts an. Er hat keinen einzigen Sou. Sein Vater hat bankrott gemacht. Und wenn dieser Geck sich ausgeweint hat, wird er hier das Feld räumen. Ich will nicht, dass er hier das ganze Haus rebellisch macht. Was ist bankrott machen, Vater? Bankrott machen, Eugenie, ist ein Diebstahl, den das Gesetz bedauerlicherweise unter seinen Schutz stellt. Verschiedene Leute haben Guillaume Grandet ihre Waren geliefert, haben auf seinen guten Ruf und seine Anständigkeit vertraut. Und er hat alles genommen und verbraucht und lässt ihnen nur noch ihre Augen zum Weinen. Jeder Straßenräuber ist besser als ein Bankrotteur, weil er dich angreift und du dich zur Wehr setzen kannst. Er riskiert seinen Kopf, während der andere... Wie dem auch sei. Charles ist enterbt. Diese Worte schlugen dem jungen Mädchen donnernd ins Herz und luden ihr ganzes Gewicht dort ab. Ach, Vater, konnten Sie das Unheil nicht abwenden? Mein Bruder hat mich nicht um Rat gefragt. Außerdem hat er 4 Millionen Schulden. Wie viel ist eigentlich 1 Million, Vater? Eine Million. Das heißt 5 Millionen 20 Suchstücke. Man braucht 25 Suchstücke, um einen vorzuhaben. Mein Gott! Wie konnte denn mein Onkel 4 Millionen gehabt haben? Gibt's noch irgendeinen anderen Menschen in Frankreich, der so viele Millionen hat? Vater Grandet strich sich über das Kinn und lächelte. Aber was wird jetzt aus meinem Cousin Charles werden? Er wird nach Ostindien reisen, wo er dem Wunsch seines Vaters gemäß versuchen soll, zu Geld zu kommen. Aber hat er denn das Geld, um dorthin zu reisen? Ich werde ihm die Reise bezahlen. Bis Nord. Sie sind so gut, lieber Vater. Braucht man viel Zeit, um 1 Million zusammenzubringen? Das will ich meinen. Du weißt doch, was ein Napoleon ist. Und von denen braucht man 50.000, um 1 Million zu haben. Oh Gott, Mama, wir wollen Messen für ihn lesen lassen. Daran habe ich auch schon gedacht. Da haben wir es wieder. Immer Geld ausgeben. Glaubt ihr denn, dass hier Hunderte und Tausende übrig sind? In diesem Augenblick ertönte ein dumpfer Klagelaut, noch unheimlicher als alle anderen, und ließ Eugenie und ihre Mutter vor Schreck erstarren. Nano, geh hinauf, nachsehen, dass er sich nichts antut. Na, keine Dummheiten, ihr zwei. Ich lasse euch jetzt allein. Ich will noch einmal bei unseren Holländern herumgehen, die heute abreisen. Danach begebe ich mich zu Cruchot, um alles mit ihm zu besprechen. Bis zu diesem Morgen hatte sich das junge Mädchen nie in Gegenwart ihres Vaters beengt gefühlt. Aber seit ein paar Stunden änderten sich jeden Augenblick ihre Gefühle und ihre Gedanken. Mama, wie viel Louis kriegt man für ein Stück Fass Wein? Der Vater verkauft seine für 100 bis 150 Francs, manchmal für 200, habe ich sagen hören. Und wenn die Weinlese nun 1400 Fass ergibt? Lieber Himmelkind, ich weiß nicht, was das macht. Dein Vater erzählt mir nichts von seinen Geschäften. Dann muss Papa ja reich sein. Möglich. Monsieur Cruchot hat mir aber gesagt, dass er vor 2 Jahren Fort Fond gekauft hat. Das wird ihn in Geldnöte gebracht haben. Eugenie, die von den Vermögensverhältnissen ihres Vaters nichts verstand, gab ihre Berechnungen auf, als Nanon herunterkam. Er hat mich nicht einmal angesehen, der liebe Junge. Er liegt hingestreckt wie ein Kalb auf seinem Bett und weint wie die heilige Magdalena. Was für ein Kummer hat dieser arme, liebe junge Mann nur. Gehen wir doch ganz schnell hinauf, ihn zu trösten, Mama. Wenn an die Haustüre geklopft wird, kommen wir schnell wieder herunter. Gegen die sanften Worte ihrer Tochter war Madame Grandet machtlos. Zusammen stiegen sie in Charles' Zimmer hinauf. Die Tür war offen. Der junge Mann sah und hörte nichts. Wie er seinen Vater liebt. Nimm dich in Acht. Du wirst ihn lieben. Ihn lieben? Ach, wenn du wüsstest, was der Vater gesagt hat. Charles drehte sich um und bemerkte seine Tante und seine Cousine. Ich habe meinen Vater verloren. Meinen armen Vater. Wenn er mir sein Unglück anvertraut hätte, hätten wir beide gemeinsam alles wieder gut machen können. Wir werden innig für ihn beten. Fügen Sie sich in den Willen Gottes. Lieber Cousin, fassen Sie Mut. Ihr Verlust ist unwiederbringlich. Denken Sie jetzt also lieber daran, Ihre Ehre zu retten. Meine Ehre? Es ist wahr, mein Onkel hat mir gesagt, dass mein Vater bankrott gemacht hat. Mein Gott, vergib meinem Vater. Er muss furchtbar gelitten haben. Aus einem Schamgefühl heraus, das Eugenie und ihre Mutter mit ihren schlichten Herzen sofort verstanden, bat Charles sie mit einer Handbewegung, ihn allein zu lassen. Gegen 4 Uhr fuhr ein heftiger Schlag gegen das Haustor Madame Grandet durch die Glieder. Der Winzer trat fröhlich ein und nachdem er die Handschuhe ausgezogen hatte, rieb er sich die Hände. Liebe Frau, ich habe Sie alle erwischt. Unser Wein ist verkauft. Die Holländer und Belgier wollten heute früh abreisen. Ich bin auf dem Marktplatz vor ihrem Hotel herumspaziert und habe den harmlosen Dummkopf gespielt. Und dabei sind mir gewisse Dinge zu Ohren gekommen. Die Besitzer aller guten Weinberge hier behalten ihre Ernte und wollen abwarten, bis die Preise steigen. Ich habe sie nicht daran gehindert. Unser Belgier war außer sich. Das habe ich bemerkt. Er nimmt unsere Ernte zu 200 Franc das Fass. Er bezahlt in Gold. Die Wechsel sind ausgestellt. Hier sind 6 Louis für dich. In 3 Monaten werden die Weinpreise fallen. Sie haben 1000 Fässer Wein dieses Jahr, lieber Vater? Jawohl, Töchterchen. Das macht 200.020 Sousstücke. Jawohl, Mademoiselle Grandet. Aber dann, lieber Vater, können Sie Charles ohne weiteres helfen. Was soll das heißen? Seitdem dieser Geck den Fuß in mein Haus gesetzt hat, läuft hier alles verkehrt. Ihr spielt die großen Damen, kauft Zuckerzeug, bereitet einen Festschmaus. Ich will solche Sachen nicht. Ich bin sicherlich alt genug, um zu wissen, wie ich mich zu verhalten habe. Und brauche mir weder von meiner Tochter noch von sonst jemandem irgendwelche Lektionen erteilen zu lassen. Ich werde für meinen Neffen tun, was sich gehört. Und da habt ihr eure Nasen nicht hineinzustecken. Und du, Eugenie, sprich nicht mehr mit mir über ihn. Sonst schicke ich dich ins Kloster von Noyer. Zusammen mit Nanon. Damit du mich kennenlernst. Und zwar schon morgen, wenn du aufmuckst. Wo ist eigentlich der Junge? Ist er nicht heruntergekommen? Nein, mein Lieber. Was treibt er denn? Er beweint seinen Vater. Nachdem der Böttcher ein paar Mal im Salon auf- und abgegangen war, stieg er eilig nach oben in sein Kabinett, um dort über eine Geldanlage in öffentlichen Anleihen nachzudenken. Er rechnete seine Gewinnaussichten auf der Zeitung aus, in der die Nachricht vom Tod seines Bruders stand, und hörte dabei das Stöhnen seines Neffen, ohne darauf zu achten. Nanon klopfte an die Wand, um ihren Herrn zum Herunterkommen aufzufordern, da das Abendessen fertig war. Da ich die 8% Zinsen kriege, werde ich das Geschäft machen. Ja, ja, ich komme. In 2 Jahren habe ich dann 1.100.000 Francs, die ich mir in Paris in schönem Gold auszahlen lasse. Nun, wo ist denn mein Neffe? Er sagt, dass er nichts essen will. Das ist nicht gesund. Dafür billiger. Das stimmt. Was soll's, er wird nicht ewig weinen. Der Hunger treibt den Wolf bald aus dem Wald. Mein Lieber, wir müssen Trauer anlegen. Wahrhaftig, Madame Grandet, Sie lassen sich wer weiß was einfallen, um Geld auszugeben. Trauer trägt man im Herzen, nicht in den Kleidern. Aber für einen Bruder muss man in Trauer gehen. Und die Kirche befiehlt uns... Dann kaufen Sie sich eben Ihre Trauerkleidung von Ihren 6 Louis. Mir können Sie einen Trauerflor geben, das reicht mir. Eugenie hob die Augen zum Himmel, ohne ein Wort zu sagen. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde ihr Hang zur Großzügigkeit, der lange Zeit betäubt und unterdrückt, nun aber plötzlich erwacht war, ständig verletzt. Dem äußeren Anschein nach glich dieser Abend 1000 anderen. Eugenie machte ihre Handarbeit, ohne den Kopf zu heben. Madame Grandet streckte ihre Pulswärme. Grandet drehte 4 Stunden lang die Daumen, in Berechnungen vertieft, über deren Ergebnis Saumur am nächsten Morgen staunen würde. Nanon spann und das Schnurren ihres Rades war der einzige vernehmbare Laut unter der dunklen Decke des Raumes. Grandet sah 8 Millionen in 3 Jahren vor sich und schwamm im Geist in einem Meer aus Gold. So nutzen wir unsere Zungen nicht ab. Man sollte gar nichts abnutzen. Gehen wir schlafen. Ich werde meinem Neffen im Namen aller gute Nacht sagen und ihn fragen, ob er etwas zu sich nehmen will. Madame Grandet blieb auf dem Treppenabsatz zum ersten Stock stehen, um das Gespräch zwischen Charles und dem Alten zu belauschen. Eugenie, mutiger als ihre Mutter, stieg 2 Stufen höher. Na, lieber Neffe, Bist du traurig? Hm? Ja, wein nur. Das ist ganz natürlich. Ich kümmere mich um dich, während du weinst. Ich bin ein guter Onkel. Also, Kopf hoch. Willst du ein Gläschen Wein trinken? Der Wein kostet zu mir nichts. Man bietet ja Wein an wie in Indien eine Tasse Tee. Aber du hast hier gar kein Licht. Das ist sehr schlecht. Man muss klar sehen, was man tut. Nanu. Da steht hier eine Wachskerze. Wo zum Teufel haben Sie die Wachskerze aufgetrieben? Die Weiber werden mir noch das Dach überm Kopf abreißen, um dem Jungen eine Extrawurst zu braten. Als sie diese Worte hörten, liefen Mutter und Tochter in ihre Zimmer und verkrochen sich in ihren Betten, schnell wie erschreckte Mäuse, die in ihre Löcher huschen. Madame Grandet, Sie haben also einen Schatz ausgegraben. Mein lieber Mann, ich bete gerade. Warten Sie. Der Teufel sollen holen, deinen lieben Gott. Geizhälse glauben nicht an ein zukünftiges Leben. Die Gegenwart bedeutet alles für sie. Bist du fertig? Ich bete für dich, mein lieber Freund. Sehr schön. Gute Nacht. Morgen früh werden wir uns unterhalten. So verlief dieser ernste Tag, der auf dem ganzen Leben der armen, reichen Erbin lasten sollte. Aufgewühlt durch die Ereignisse des Tages, wachte Eugenie mehrere Male auf, lauschte auf ihren Cousin und meinte, Seufzer zu hören. Rasch kleidete sie sich an und lief in der Dämmerung ganz leise zu ihrem Cousin, der seine Tür offen gelassen hatte. Vom Schlaf übermannt war Charles angekleidet im Sessel eingeschlafen und nur sein Kopf war aufs Bett gesunken. Eugenie konnte ihren Tränen freien Lauf lassen. Sie konnte dieses junge, schöne, schmerzverzerrte Gesicht bewundern, die vom vielen Weinen geschwollenen Augen, die noch tief schlafend Tränen zu vergießen schienen. Charles spürte unbewusst die Gegenwart seiner Cousine. Verzeihung, liebe Cousine. Es gibt Herzen hier, die Sie verstehen. Und wir dachten, dass Sie vielleicht irgendetwas brauchen. Sie sollten sich lieber ins Bett legen. Sie ermüden sich nur noch mehr, wenn Sie so sitzen bleiben. Das ist wahr. Also dann, adieu. Eine Stunde später ging Eugenie zu ihrer Mutter und half ihr wie immer beim Anziehen. Dann setzten sie sich zusammen an ihre Plätze am Fenster und warteten ängstlich auf Grandet. Der Alte kam schließlich herunter. Aber er sprach nur ein paar zerstreute Worte mit seiner Frau, gab Eugenie einen Kuss und setzte sich zu Tisch. Was macht mein Neffe? Der Junge stört uns heute gar nicht. Er schläft. Umso besser. Dann braucht er keine Wachskerze. Ich will zum Markt gehen, um unseren Freund Cruchot zu treffen. Das Leben des Geizhalses ist eine ständige Machtausübung im Interesse der eigenen Person. Er verlässt sich nur auf zwei Gefühle, Eigenliebe und Eigennutz. Grandet hatte wie alle Geizhälse unentwegt das Bedürfnis, mit den anderen Menschen ein Spiel zu spielen, ihnen auf gesetzlichem Wege ihr Geld abzujagen. Während der Nacht waren die Gedanken des Alten in eine andere Richtung gegangen. Er hatte etwas ausgeheckt, um die Pariser zu foppen, um sie zu würgen, zu hetzen, zu kneten, erbleichen zu lassen. Er, der ehemalige Böttcher, wollte die Ehre seines toten Bruders retten, ohne dass es ihn oder seine Neffen einen Sou kosten sollte. Sein Geld würde für 3 Jahre festgelegt sein. Ihm blieb nichts zu tun, als sein Vermögen zu verwalten. Er brauchte Nahrung für seinen boshaften Tätigkeitsdrang und die hatte er im Bankrott seines Bruders gefunden. Er wollte die Pariser kleinkriegen zum Vorteil von Charles und sich auf billige Weise als großartiger Bruder zeigen. Wenn ihr Vater außer Haus war, genoss Eugenie das Glück, sich offen mit ihrem geliebten Cousin beschäftigen und furchtlos die Schätze ihres Mitleids über ihn ausschütten zu können. Cousin? Cousin? Ah, Cousine. Wie geht es Ihnen? Ach, liebe Cousine, ich schäme mich, Hunger zu haben. Dann bringen wir Ihnen das Frühstück in Ihr Zimmer, damit sich mein Vater nicht aufregt. Charles sah nicht ohne tiefe Rührung die hochherzige Anteilnahme, die ihm seine Tante, seine Cousine und Nanon entgegenbrachten. Er kannte die Pariser Gesellschaft gut genug, um zu wissen, dass er in seiner Lage dort nur fühllose und kalte Herzen gefunden hätte. Eugenie erschien ihm im ganzen Glanz ihrer eigenartigen Schönheit. Er bewunderte jetzt ihr unschuldiges Benehmen, über das er sich am ersten Abend lustig gemacht hatte. Und als Eugenie Nanon den Steingut-Topf mit Kaffee und Rahm aus der Hand nahm, um ihrem Cousin mit liebevoller Unbefangenheit einzuschenken, da wurden die Augen des Parisers feucht. Er ergriff ihre Hände und küsste sie. Aber was haben Sie denn? Ach, das sind Tränen der Dankbarkeit. Als Eugenie ihren Cousin ansah, drückten beide Augen das gleiche Gefühl aus. Und ihre Seelen verschmolzen im gleichen Gedanken. Die Zukunft gehörte ihnen. Ein Schlag an die Haustüre rief die beiden Frauen an ihre Plätze zurück. Zum Glück konnten sie schnell genug die Treppe hinabeilen, um über ihre Arbeit zu sitzen, als Grandet hereinkam. Nach dem Frühstück, das der Alte im Stehen einnahm, kam Cornoyer, der Forstarbeiter aus Froidfond, und brachte einen Hasen, Rebhühner, Aale und zwei Hechte, die die Pächter abzuliefern hatten. Ah, schau an, der gute Cornoyer. Kommt wie gerufen. Das sieht ja wie etwas zu essen aus. Ja, gnädiger Herr. Das ist die Beute der letzten beiden Tage. Los, Nanon, steh nicht länger rum. Verwende die Rebhühner zum heutigen Mittagessen. Ich habe die beiden Cruchots eingeladen. So was. Aber wo soll ich Speck und Gewürze hernehmen? Liebe Frau, gib Nanon 6 Francs und erinnere mich daran, dass ich guten Wein aus dem Keller hole. Damit räumte Grandet das Feld. Und die arme Frau war nur zu glücklich, sich mit 6 Francs den Frieden erkaufen zu können. Mach uns ein gutes Essen, Nanon. Mein Cousin wird bald herunterkommen. Hier geht etwas Außergewöhnliches vor, Eugenie. Das ist erst das 3. Mal seit unserer Hochzeit, dass dein Vater ein Essen gibt. Just in dem Moment, als Eugenie und ihre Mutter gegen 4 Uhr den Tisch für 6 Personen gedeckt hatten und der Hausherr einige Flaschen von erlesenen Weinen heraufgeholt hatte, erschien Charles im Saal. Der Schleier, den das Leid über sein Gesicht breitete, verlieh ihm diesen interessanten Zug, der Frauen so gut gefällt. Eugenie liebte ihn nun umso mehr. Vielleicht brachte ihn das Unglück ihr auch näher. Charles war nun nicht mehr der schöne, reiche, junge Mann in für sie unerreichbaren Sphären, sondern ein Verwandter, der in schreckliche Not geraten war. Die Not gebiert Gleichheit. Charles setzte sich in einen Winkel und verhielt sich dort stumm, ruhig und stolz. Doch von Zeit zu Zeit leuchtete der sanfte und liebreizende Blick seiner Cousine zu ihm hinüber und zwang ihn, seine traurigen Gedanken hintanzustellen und mit ihr in die Gefilde der Hoffnung und der Zukunft zu enteilen. Pünktlich um 5 erschien Präsident de Bonfons und sein Onkel, der Notar, vom Scheitel bis zur Sohle im Sonntagsstaat. Grandet war ernst, Charles schweigsam, Eugenie stumm. Madame Grandet sprach nicht mehr als gewöhnlich, sodass dieses Essen ein wirkliches Trauermahl war. Liebe Tante, lieber Onkel, erlauben Sie mir, mich zurückziehen zu dürfen. Ich muss mich meiner langen und traurigen Korrespondenz widmen. Gut, lieber Neffe. Und Madame Grandet, was nun zu besprechen ist, wäre doch nur Latein für Sie. Es ist 7:30. Sie sollten in die Federn gehen. Und gute Nacht, liebe Tochter. Die beiden Frauen verließen den Raum. Jetzt nutzte Grandet sein Geschick, das er sich im Umgang mit Menschen angeeignet hatte. Monsieur le Président, Sie sagten, dass der Bankrott... Hier ist es angebracht, die Geschichte des Stotterns zu erzählen. Des Stotterns? Der Alte seit langer Zeit vortäuschte und das alle für ebenso natürlich hielten wie die Taubheit. Wie die Taubheit. Trotz all seiner Schlauheit war Grandet vor langer Zeit einmal von einem Fremden betrogen worden, der beim Verhandeln die Hand ans Ohr legte, unter dem Vorwand, so besser zu verstehen, der bei der Suche nach Worten so stotterte, dass Grandet sich verpflichtet fühlte, diesem listigen Manne die Worte und Gedanken zu suggerieren, die dieser zu suchen schien. Für den Böttcher endete dieser wunderliche Zweikampf damit, dass er den einzigen Handel seines gesamten geschäftlichen Lebens abschloss, den er je beklagte. Aber wenngleich er dabei in finanzieller Hinsicht verloren hatte, trug er doch eine gute Lektion davon, deren Früchte er später erntete. Nun verlangte wohl kein Geschäft mehr als das Vorliegende, den Einsatz der Taubheit und des Stotterns. Monsieur Bonfons, Sie sagten doch, dass der Bankrott in gewissen Fällen verhindert werden kann. Durch die Handelsgerichte selbst. Das kommt alle Tage vor. Hören Sie zu. Ich höre. Wenn ein achtbarer und angesehener Mann, wie zum Beispiel Ihr verstorbener Bruder in Paris es war, mein Bruder, ja, von einer Zahlungsunfähigkeit bedroht wird... Das nennt man Zahlungsunfähigkeit? Jawohl. Wenn sein Bankrott bevorsteht, dann ist das Handelsgericht, dem er unterworfen ist, berechtigt, durch einen Gerichtsspruch in seinem Geschäftshaus Liquidatoren zu ernennen. Ah. Liquidieren ist nicht dasselbe wie Bankrott machen. Verstehen Sie? Wenn jemand Bankrott macht, ist er entehrt. Aber wenn er liquidiert, bleibt er ein ehrenwerter Mann. Das ist ein großer Unterschied. Wenn das nicht mehr kostet. Eine Liquidation kann man auch ohne Hilfe des Handelsgerichts herbeiführen. Dann liquidiert die Familie des Verstorbenen, seine Vertreter, seine Erben oder der Betroffene selbst, wenn er noch lebt, oder seine Freunde, wenn er untergetaucht ist. Ah. Vielleicht... Monsieur Grandet, wollen Sie die Geschäfte Ihres Bruders liquidieren? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ach, Grandet, das wäre schön. Es gibt noch Ehrgefühl bei uns, tief in der Provinz. Wenn Sie Ihren Namen retten, denn es ist ja Ihr Name, wären Sie... Erhaben. Sie wären erhaben. Hören Sie. Sicherlich, mein Bruder hieß Grandet, so wie ich. Ich sage nicht nein. Und diese Liquidation wird auf alle Fälle sehr vorteilhaft für meinen Neffen sein, den ich sehr gern habe. Aber man muss überlegen. Ich kenne diese Schelme in Paris nicht. Ich bin ins Zumür, sehen Sie. Ich muss mich um meine jungen Rebstöcke kümmern. Kurzum, ich habe hier zu tun. Und Sie sagten, dass ich, um zu liquidieren, um die Bankrotterklärung zu verhindern, in Paris sein müsste. Man kann nicht zugleich an zwei Orten sein, wenn man kein Vöglein ist. Nun, mein alter Freund, Sie haben doch Freunde, die imstande sind, ein Opfer für Sie zu bringen. Und wenn jemand nach Paris reisen würde, dort den größten Gläubiger Ihres Bruders Guillaume aufsuchen und zu ihm sagen würde... Moment, halt. Ihm was sagen würde? Irgendwas so wie Monsieur Grandet von Saumur liebt seinen Bruder, er liebt seinen Neffen, er hat seine Ernte gut verkauft. Erklären Sie nicht Bankrott, ernennen Sie Liquidatoren. Grandet wird die Sache schon machen. Nicht wahr? Habe ich recht? Vollkommen. Wer nicht kann, kann nicht. Bei jedem schwierigen Geschäft muss man, um sich nicht zu ruinieren, die vorhandenen Einnahmen und Ausgaben kennen. Oder etwa nicht? Ganz gewiss. Ich für meine Person bin der Ansicht, dass Sie die Zahlungsverpflichtungen Ihres Bruders mit 25% zurückkaufen können. Sobald Sie alle Schuldverschreibungen des Hauses Grandet besitzen, schuldet weder Ihr Bruder noch sein Erbe irgendjemandem etwas. Aber... Trotzdem, Sie verstehen, dass das schwierig ist. Ich habe weder Geld noch Zeit. Sie können nicht von hier fort. Also gut. Ich biete mich an, für Sie nach Paris zu fahren. Sie erstatten mir die Reise, das ist eine Kleinigkeit. Ich treffe mich dort mit den Gläubigern, erwirke Prolongation und alles kommt in Ordnung. Nun, das werden wir sehen. Ich kann nicht, ich will nicht mich verpflichten, ohne zu... Ich muss mir das genau ansehen. Nun gut. Neffe. Was denn, Onkel? Lass Monsieur Grandet dir seine Absichten erklären. Es handelt sich hier um einen wichtigen Auftrag. Unser lieber Freund muss ihn genau erstellen. Ein Schlag mit dem Türklopfer, der die Familie de Grassins ankündigte, hinderte Cruchot daran, seinen Satz zu beenden. Die de Grassins hatten bald vom gewaltsamen Tod und dem mutmaßlichen Bankrott des Vaters von Charles erfahren und hatten beschlossen, noch am selben Abend zu ihrem Klienten zu gehen, ihn ihrer Freundschaft und Anteilnahme an seinem Unglück zu versichern und um dabei zu erfahren, welche Gründe ihn dazu bewogen haben mochten, in einer solchen Situation die Cruchots zum Essen einzuladen. Grandet, wir haben von dem schrecklichen Unglück erfahren, vom Zusammenbruch des Handelshauses Guillaume Grandet und dem Tod Ihres Bruders. Wir kommen, um Ihnen unsere ganze Anteilnahme an diesem traurigen Ereignis auszusprechen. Der jähe Tod des Monsieur Grandet ist ein beispielloses Unglück. Und bestimmt hätte er sich nicht das Leben genommen, wenn er auf den Gedanken gekommen wäre, seinen Bruder um Hilfe zu bitten. Unser alter Freund, dessen Ehrgefühl bis in die Fingerspitzen reicht, beabsichtigt, die Schulden des Hauses Grandet in Paris zu liquidieren. Mein Neffe, der Präsident, hat sich erboten, ihm die Verdrießlichkeiten einer so verzwickten juristischen Angelegenheit zu ersparen und umgehend nach Paris zu reisen, um sich mit den Gläubigern zu vergleichen und sie in angemessener Weise zufriedenzustellen. Diese Worte, die durch die Haltung des Winzers, der sich das Kinn rieb, bestätigt wurden, waren eine ungeheure Überraschung für die drei de Grassins, die unterwegs nach Kräften über Grandets Geiz hergezogen waren und ihn fast des Brudermords beschuldigt hatten. Och, ich wusste es wohl. Was sagte ich auf dem Weg hierher zu dir, Madame de Grassins? Grandet hat das Ehrgefühl bis in die Haarspitzen. Wohl wahr. Er duldet nicht, dass ein guter Name den geringsten Schaden nimmt. Geld ohne Ehrgefühl ist eine Krankheit. Und es gibt noch Ehrgefühl bei uns in der Provinz. Das ist schön, sehr schön, Grandet. Ich bin ein alter Soldat, ich kann meine Gedanken nicht in schöne Sätze kleiden. Ich sag es einfach heraus, das ist Himmeldonnerwetter. Das ist erhaben. Aber das Erhabene ist sehr teuer. Ich will dem Herrn Präsidenten nicht zu nahe treten, aber es handelt sich schließlich, mein guter Grandet, um eine rein geschäftliche Angelegenheit, die einen gewieften Geschäftsmann erfordert. Da sollte man sich mit Rückwechseln, Vorschüssen, Zinsberechnungen und so fort auskennen. Ich muss in eigenen Geschäften ohnehin nach Paris und könnte es übernehmen. Wir wollen versuchen, uns über unsere jeweiligen Möglichkeiten zu verständigen. Und zwar ohne, dass ich mich verpflichte zu irgendetwas, was ich nicht möchte. Denn, wissen Sie, der Herr Präsident verlangt selbstverständlich die Reisekosten von mir. Na, aber das ist doch ein Vergnügen, in Paris zu sein. Ich für meinen Teil würde gern etwas dafür bezahlen, um nach Paris reisen zu können. Madame de Grassins gab ihrem Mann ein Zeichen, wie um ihn zu ermutigen, ihren Gegenspielern diesen Auftrag wegzuschnappen, koste es, was es wolle. Dann blickte sie höhnisch zu den beiden Cruchots hinüber, die kläglich dreinschauten. Grandet aber ergriff den Bankier an einem Knopf seines Rockes und zog ihn in eine Ecke. Ich habe viel mehr Vertrauen zu Ihnen als zu Monsieur de Bonfons, dem Präsidenten. Außerdem könnte es eine fette Beute werden. Ich will mich auf Staatsrenten verlegen und für einige tausend Francs Renten kaufen. Sie sollen gegen Ende des Monats fallen, sagt man. Sie kennen sich darin aus, nicht wahr? Weiß Gott. Aber sagen Sie den Cruchots nichts davon, das würde Sie ärgern. Und da Sie ohnehin nach Paris fahren, können Sie doch gleichzeitig etwas für meinen armen Neffen tun und herausfinden, wie es um diese Sache steht. Gut. gut, abgemacht. Ich reise morgen mit der Postkutsche. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg, Grandi. Da ich früher abreise als geplant, muss ich noch einige Dinge in Ordnung bringen. Gut, ich selbst will mich zu den besagten Angelegenheiten in mein Beratungszimmer zurückziehen. Die beiden rivalisierenden Parteien gingen gemeinsam fort. Sie dachten nicht mehr an den Verrat, den Grandet am Morgen an den Weinbauern der Gegend begangen hatte, sondern versuchten, allerdings vergeblich, gegenseitig herauszufinden, was der andere über die wirklichen Absichten des Alten in dieser neuen Angelegenheit dachte. Als Vater Grandet die Haustür geschlossen hatte, rief er nach Nanon. Nanon! Ja. Mach den Hund heute nicht los und geh nicht schlafen. Wir haben zusammen etwas zu tun. Ja, Monsieur. Mitten in der Nacht glaubte Eugenie, deren Gedanken ausschließlich bei ihrem Cousin waren, den Klagelaut eines Sterbenden zu hören. Schnell warf sie sich ein Tuch über und wollte hinausgehen. Da jagte ihr ein heller Lichtschein, der durch die Ritzen ihrer Tür drang, Angst ein. Sie sah ihren Vater, Nanon und Cornoyer, die auf ihren Schultern einen dicken Ast trugen, an dem ein Fässchen hing, mit einem Strick befestigt. Will mein Vater vielleicht meinen Cousin entführen? Jungfrau, ist das schwer, Monsieur. Ja, mal schade, dass es nur zwei Sousstücke sind. Gib Acht, dass du den Leuchter nicht umstößt. Cornoy, hast du deine Pistolen bei dir? Oh nein, Monsieur. Lieber Himmel, haben Sie denn um Ihre zwei Sousstücke Angst? Nein, nein. Außerdem werden wir schnell sein. Ihre Pächter haben die besten Pferde für Sie genommen. Schon gut. Du hast ihnen aber nicht gesagt, wohin ich fahre. Ach, ich wusste es ja gar nicht. Gut. Ist der Wagen stabil? Der Monsieur. Also, ich würde sagen, der hält 3000 aus. Was wiegt denn dieses verdammte Fässchen? Sie haben, das weiß sogar ich. Knapp 118 Pfund. Lass du wohl den Mund halten, Nanon. Du sagst meiner Frau, ich bin aufs Land gefahren. Ich werde zum Essen zurück sein. Beeil dich, Cornoyer. Wir müssen vor 9 Uhr in Angers ankommen. Nanon verriegelte das große Tor, ließ den Hund von der Kette, legte sich mit ihrer geschundenen Schulter zu Bett. Und niemand im Viertel ahnte, dass Grandet weggefahren war und wo das Ziel seiner Fahrt lag. Grandet hatte am Morgen erfahren, dass sich in Nantes der Wert des Goldes verdoppelt hatte und dass Spekulanten nach Angers gekommen waren, um welches zu kaufen. Nun wollte der alte Winzer sein Gold dort selbst verkaufen, um so die für die Rentenpapiere nötige Summe aufzubringen. Eugenie hatte oben auf der Treppe alles gehört. Im Haus war wieder Stille eingekehrt. Aber in diesem Moment vernahm Eugenie mit dem Herzen, noch ehe sie ihn mit dem Ohr hörte, einen Klagelaut, der aus dem Zimmer ihres Cousins kam. Er leidet. Ein zweiter Seufzer brachte sie bis zur Türschwelle. Die Tür war angelehnt. Sie stieß sie auf. Charles schlief. Seine Hand hatte eine Schreibfeder fallen lassen und berührte fast den Boden, auf dem etwa 10 versiegelte Briefe lagen. Er muss sehr erschöpft gewesen sein. An Monsieur Farid, Breitmann und Co., Wagenmacher. An Monsieur Buisson, Schneidermeister. Wahrscheinlich hat er seine Angelegenheiten geordnet, um Frankreich bald verlassen zu können. Da fiel ihr Blick auf 2 offene Briefe. Meine liebe Annette. Annette? Eugenies Herz klopfte. Ihre Füße waren wie am Boden festgenagelt. Sie sah zu Charles hinüber, fasste sanft seinen Kopf und legte ihn auf die Sessellehne. Er liebt und wird geliebt. Ich weiß, dass es eigentlich nicht recht ist, aber ich muss diesen Brief lesen. Meine liebe Annette, nichts hätte uns trennen können, wäre nicht ein Unglück über mich hereingebrochen. Mein Vater hat sich getötet. Sein Vermögen und meines ist vollständig verloren. Wenn ich Frankreich als Ehrenmann verlassen will, bleiben mir keine 100 Francs, um in Indien oder Amerika von vorn anzufangen. Um in Indien oder Amerika von vorn anzufangen. Was ich in Paris sollte, wüsste ich nicht. Ich bin nicht dazu geschaffen, die Beleidigung, die Kälte, die Verachtung zu ertragen, die einen ruinierten Mann erwarten. Oh, armer Charles. Den Sohn eines Bankrotteurs. Gut, dass ich den Brief gelesen habe. Ich habe Gold. Ich werde es dir geben. Wir scheiden also heute für immer voneinander. Wann ich zurückkommen werde, ich weiß es nicht. Er nimmt Abschied von ihr. Was für ein Glück. Sie legte den Brief weg und eilte in ihr Zimmer. Dort zog sie die Schublade einer alten Eichenkommode auf. Sie nahm eine dicke Samtbörse heraus, worin sich eine Menge von Goldmünzen befand. Beim Anblick ihrer Reichtümer klatschte sie vor Begeisterung wie ein Kind in die Hände. So hatten Vater und Tochter ihr Vermögen gezählt. Grandet, um sein Gold zu verkaufen, Eugenie, um das ihre in ein Meer von Liebe zu werfen. Eugenie legte die Goldstücke in die alte Börse und ging ohne zu zögern nach oben. Im Augenblick, als sie auf der Türschwelle erschien, erwachte Charles. Lieber Cousin, ich muss Sie um Verzeihung bitten für einen großen Fehler, den ich Ihnen gegenüber begangen habe. Aber Gott wird mir die Sünde vergeben, wenn Sie sie vergessen wollen. Was ist es denn? Ich habe diesen Brief hier gelesen. Wie das zugegangen ist, warum ich heraufgekommen bin, wahrhaftig, ich weiß es selbst nicht mehr. Aber ich will es nicht bereuen, dass ich ihn gelesen habe, weil ich dadurch ihr Herz kennenlernte, ihre Seele und... Und was? Und ihre Pläne. Die Notwendigkeit für sie, eine Summe. Liebe Cousine, dieser... Still, lieber Cousin, nicht so laut. Wir wollen niemanden wecken. Hier, die Ersparnisse eines armen Mädchens, das nichts braucht. Charles, nehmen Sie. Heute früh wusste ich noch nicht, was Geld ist. Aber Sie haben es mich gelehrt. Es ist nicht mehr als ein Mittel zum Zweck, das ist alles. Ein Cousin ist fast ein Bruder. Und von ihrer Schwester werden sie sich wohl etwas leihen dürfen. Charles, ich werde nicht eher wieder gehen, als bis sie dieses Gold angenommen haben. Charles ließ Tränen auf die Hände seiner Cousine fallen und umfasste sie, um sie am Niederknien zu hindern. Als sie diese heißen Tränen spürte, machte Eugenie einen Satz, ergriff ihre Börse und schüttete sie vor ihm auf den Tisch aus. Das heißt also ja, nicht wahr? Seien Sie unbesorgt. Sie werden reich werden. Dieses Gold wird Ihnen Glück bringen. Eines Tages werden Sie es mir zurückgeben. Eugenie, ich müsste sehr engherzig sein, wenn ich es nicht annehmen würde. Aber Vertrauen gegen Vertrauen. Wie meinen Sie das? Liebe Cousine, ich habe da ein Kästchen. Ein Geschenk meiner Mutter. Ich möchte nicht, dass es auf meinen Reisen zu Schaden kommt. Liebe Eugenie, Sie sollen es aufbewahren. Nie hat ein Freund einem Freunde einen heiligeren Gegenstand anvertraut. Urteilen Sie selbst. Er nahm ein Kästchen mit Gold verkleidet, bei dem die wertvolle Verarbeitung den Goldwert bei weitem überstieg. Er öffnete es und drückte auf eine Feder, wodurch ein doppelter Boden sichtbar wurde. Er nahm zwei Porträts heraus. Das ist es, was für mich die ganze Welt aufwiegt. Was für eine schöne Frau. Ist das die Dame, der Sie... Nein, nein. Diese Frau ist meine Mutter, Ihre Tante. Und das hier ist mein Vater, Ihr Onkel Eugenie. Ich flehe Sie auf Knien an, mir diesen Schatz zu hüten. Wenn ich ums Leben komme und Ihr kleines Vermögen verlieren sollte, wird dieses Gold Ihre Entschädigung sein. Nur Ihnen allein kann ich diese beiden Porträts überlassen. Eugenie warf ihm den ersten Blick der liebenden Frau zu. Charles ergriff ihre Hand und küsste sie. Engel der Reinheit. Zwischen uns wird Geld niemals von Bedeutung sein. Sie ähneln ihrer Mutter. Hatte sie auch eine so sanfte Stimme wie Sie? Ja, eine viel sanftere. Legen Sie sich schlafen. Am nächsten Morgen sah Madame Grandet ihre Tochter vor dem Frühstück in Begleitung von Charles im Garten auf- und abgehen. Die Seelen beider hatten sich feurig vermählt, vielleicht noch ehe sie die Stärke der Gefühle, die sie aneinander banden, einer genaueren Prüfung unterzogen hatten. Gegen 5 Uhr abends kam Grandet aus Angers zurück. Er hatte 14.000 Francs in Gold mitgenommen und brachte dafür in seiner Brieftasche Staatspapiere zurück, die ihm hohe Zinsen eintrugen. Nanon brachte Suppe herein. Die Familie saß eben bei Tisch, als Monsieur de Grassin kam. Essen Sie ruhig weiter, Grandet. Wir können uns dabei unterhalten. Wissen Sie, wie hoch in Angers der Goldwert steht? Ich werde welches hinschicken. Lassen Sie das besser bleiben. Es ist schon genug da. Wir sind zu gute Freunde, als dass ich Ihnen die Zeitverschwendung nicht ersparen sollte. Aber für die Unze bekommt man dort 13 Francs und 50 Centimes. Sagen Sie lieber, bekam man. Wo zum Teufel soll es denn hergekommen sein? Ich bin heute Nacht nach Angers gefahren. Der Bankier zuckte überrascht zusammen. Dann begann eine geflüsterte Unterhaltung zwischen den beiden, während der de Grassin und Grandet mehrmals zu Charles hinsahen. Monsieur Charles, ich reise nach Paris. Und falls ich dort etwas in Ihrer Angelegenheit für Sie erledigen kann... Nein, Monsieur, haben Sie vielen Dank. Du solltest dich ein bisschen mehr bedanken, Neffe. Monsieur de Grassin fährt nach Paris, um Ordnung in die Angelegenheiten des Hauses Guillaume Grandet zu bringen. Gibt es denn da noch irgendwelche Hoffnungen? Bist du nicht mein Neffe? Deine Ehre ist meine Ehre. Heißt du nicht Grandet? Eugenie sah ihren Vater voller Bewunderung an. Charles stand auf, umarmte Vater Grandet, küsste ihn, erbleichte und ging hinaus. Also, adieu, mein guter de Grassin. Viel Erfolg. Und machen Sie den Leuten in Paris die Sache schön schmackhaft. Die beiden drückten einander die Hand und der ehemalige Böttcher geleitete den Bankier zur Tür. Nachdem er sie geschlossen hatte, kam er zurück und ließ sich in seinen Sessel fallen. Ach, bring mir den Cassis, Nanon. Aber weil er zu aufgeregt war, um sitzen zu bleiben, stand er auf und begann zu singen, wobei er jene Bewegungen machte, die Nanon immer als Tanzschritte bezeichnete. J'avais un bon papa dans les gardes français. Un bon papa. Kaum hat man die Lippen ans Glas gesetzt, ist es schon wieder leer. Es ist unser Schicksal. Die Taler können nicht gleichzeitig rollen und in der Börse bleiben. Sonst wäre das Leben zu schön. Na, na, du wirst müde sein. Lass den Hanford liegen. Ach, wozu? Ich würde mich nur langweilen. Arme na, na. Willst du ein Cassis? Och, zum Likör? Sag ich nicht nein. Madame macht ihn viel besser als die Apotheker, was die verkaufen, ist reines Gift. Sie tun zu viel Zucker rein, dann schmeckt er nach nichts. Das Unglück hatte in kürzester Zeit enge Bande zwischen Madame Grandet, Eugenie und Charles geschweißt. Selbst Nanon sympathisierte mit ihnen, ohne es zu wissen. Schon begannen sie, zu viert eine Familie zu bilden. Und der alte Winzer, befriedigt in seiner Habgier und sicher, den jungen Stutzer bald abreisen zu sehen, ohne dass er ihm mehr zu bezahlen brauchte als seine Reise nach Nantes, nahm dessen Anwesenheit im Hause fast gleichgültig hin. Nun begann für Eugenie der Frühling der Liebe. Seit der nächtlichen Szene Da sie dem Cousin ihren Schatz gegeben hatte, war ihr Herz dem Schatz gefolgt. Indem diese Liebe unter dem schwarzen Schleier der Trauer aufkeimte, war sie erst recht im Einklang mit der provinziellen Schlichtheit dieses verfallenen Hauses. Das geheime Stelldichein am Morgen im Garten, das selbst Eugenies Mutter verheimlicht wurde und bei dem Nanon tat, als merke sie nichts davon, gab der unschuldigen Liebe den Reiz verbotener Freuden. Wenn Charles einige Worte mit seiner Cousine am Rand des Ziehbrunnens wechselte, wenn sie in dem Garten auf der bemoosten Bank bis zum Sonnenuntergang saßen, dann begriff er die Heiligkeit der Liebe. 3 Tage nach der Abreise von Monsieur de Grassin brachte Grandet seinen Neffen zum Gericht, um einen Verzicht auf die Erbschaft seines Vaters zu unterschreiben. Dann ging Charles zum Notar Cruchot, um 2 Vollmachten ausstellen zu lassen. Eine für de Grassin, die andere für seinen Pariser Freund Alphonse, der sein Mobiliar verkaufen sollte. Danach musste er noch die nötigen Formulare ausfüllen, um einen Pass fürs Ausland zu erhalten. Und als schließlich seine einfachen Trauerkleider ankamen, die er in Paris bestellt hatte, ließ Charles einen Schneider von Saumur kommen und verkaufte ihm seine unnötige Garderobe, was dem alten Grandet ausnehmend gut gefiel. Ja, du bist der Richtige, um sich einzuschiffen und sein Glück zu machen. Gut, sehr gut. Glauben Sie mir bitte, dass ich mich sehr wohl meiner Lage anzupassen weiß. Was ist denn das? Ich habe meine Goldknöpfe und meine Ringe, all die überflüssigen Kleinigkeiten, die ich besitze und die einen Wert haben, zusammengesucht. Aber da ich niemanden in Saumur kenne, wollte ich Sie heute früh bitten... Diese abzukaufen? Nein, Onkel, mir einen ehrlichen Mann zu nennen, der... Gib es mir, Neffe. Ich werde es oben für dich abschätzen und dir dann auf einen Centime genau sagen, was es wert ist. Der Alte streckte seine breite Hand aus und verschwand mit dem Haufen Gold nach oben. Sie reisen wirklich, lieber Cousin? Es muss sein. Seit einigen Tagen waren die äußere Erscheinung von Charles, sein Verhalten und seine Worte, die eines tief bekümmerten Menschen, der jedoch, da er die Last ungeheurer Verpflichtungen spürt, aus seinem Unglück neuen Mut schöpft. Und wie nie zuvor war Eugenie vom edlen Charakter ihres Cousins überzeugt, als sie ihn in seinen schwarzen Trauerkleidern aus grobem Tuch, die gut zu seinem bleichen Gesicht und seiner ernsten Haltung passten, die Treppe hinunterkommen sah. Als die beiden Liebenden allein im Garten waren, zog Charles Eugenie auf die alte Bank unter dem Nussbaum. Ich habe keine Schulden mehr in Paris. Mein Freund Alphonse hat alle meine Möbel gut verkauft. Er hat mir mitgeteilt, dass er für die verbliebenen 3000 Francs auf den Rat eines Kapitäns europäische Kuriositäten für mich gekauft hat, die man in Ostindien gewinnbringend verkaufen könne. Er hat mein Frachtgut nach Nantes geschickt, wo ein Schiff nach Java abgehen wird. In 5 Tagen, Eugenie, müssen wir uns Lebewohl sagen. Für immer, vielleicht. Jedenfalls für eine lange Zeit. An meine Rückkehr kann ich frühestens in ein paar Jahren denken. Meine liebe Cousine, machen Sie Ihr Leben nicht von meinem abhängig. Ich könnte ums Leben kommen. Vielleicht bietet sich Ihnen eine reiche Heirat. Lieben Sie mich? Ja, sehr. Ich werde warten, Charles. Du lieber Himmel, mein Vater ist an seinem Fenster. Sie stieß ihren Cousin zurück, der sich ihr genähert hatte, um sie zu umarmen, und flüchtete in den Hauseingang, wohin ihr Charles folgte. Er ergriff ihre Hand, drückte sie an sein Herz, fasste Eugenie um die Taille und zog sie sanft an sich. Sie wehrte sich nicht länger. Sie empfing und gab den reinsten, zartesten, aber auch den auf immer verbindenden Kuss. Liebe Eugenie, ein Cousin ist besser als ein Bruder. Er kann dich heiraten. Seit Charles seine Abreise angekündigt hatte, war Grandet eifrig um ihn bemüht. Er übernahm es, alles Hab und Gut von Charles per Schiff die Loire hinunterzuschicken, zu versichern und zur rechten Zeit nach Nantes zu expedieren. Seit dem Kuss im Hausflur flogen die Stunden für Eugenie mit erschreckender Schnelligkeit dahin. Und dann kam der Tag vor der Abreise. Am Morgen, als Grandet und Nanon abwesend waren, wurde das kostbare Kästchen mit den beiden Porträts feierlich im einzigen verschließbaren Fach der alten Truhe untergebracht, in dem auch die nun leere Börse lag. Die Verwahrung dieses Schatzes ging nicht ohne eine große Anzahl von Küssen und Tränen vor sich. Als Eugenie den Schlüssel an ihre Brust legte, brachte sie es nicht übers Herz, Charles zu verwehren, diese Stelle zu küssen. Dieser Schlüssel wird nie, nie diesen Platz verlassen, mein lieber Freund. Dann wird mit ihm vereint auch mein Herz immer da sein. Ach, Charles, es ist nicht recht. Sind wir denn nicht so gut wie verheiratet? Ich habe dein Wort. Nimm meins. Dein auf ewig. Auf ewig. Kein Versprechen der Welt war reiner. Eugenies Treuherzigkeit hatte für den Moment Charles Liebe geheiligt. Das Frühstück am nächsten Morgen war traurig. Trotz des goldbestickten Morgenmantels, den Charles Nanon geschenkt hatte, standen ihr Tränen in den Augen. Der arme, liebe junge Herr, der aufs Meer geht. Gott schütze ihn. Eugenie Grandet. Hörspiel in drei Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung Helmut Peschina. Zweiter Teil. Es spielten Monsieur Grandet, Matthias Habig. Eugenie Grandet, Lisa Hürdiner. Madame Grandet, Verena von Beer. Charles, Laurenz Laufenberg. Nanon, Erika Skrotzki. Und als Erzähler Peter Matic, Sabine Falkenberg, Max von Pufendorf, Maren Kreumann. In weiteren Rollen Christian Grashoff, Jakob Diehl, Martin Seifert, Maria Hartmann, Alexander Ratschun. Komposition Christian Sanesi, szenische Geräusche Caroline Ledoux, Ton Jean-Boris Schimczak. Hospitanz Lina Dempke, Regieassistenz Jörg Andreas Meister, Regie Marguerite Gatteau. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.